Hallo, hallo, hallo. Willkommen zu eurem Lieblingspodcast, wohl eher dem Lieblingspodcast der ganzen Welt, Pussy Talk. Hast du mal reingehört? Nee, ehrlich gesagt nicht. Wieso? Verpasse ich da was? Hast du mal Nee, reingehört? ich dachte, vielleicht hast du so das Intro so übernommen. Ach Vielleicht so. ist das so deren Nee, ich glaube, das Intro. Intro ist eher so. So Also wie ist das. jedes Intro von dem Video. Safe ist das so. Das ist so erst so richtig unnötig lachen. Haha, wir sind Mädchen, wir sind so nur. Pussy Dog, Pussy. So ist das bestimmt. Findest du das nervig, wenn Mädchen so kichern? Würdest du denn sagen, ich kicher? Ich Kicher weiß nicht, ich? Ich also, weiß es nicht. nee, also ich denke, man überhört sowas auch leicht, weil das halt so ein allgemeines Ding Ja. ist, halt, was von Ja. Frauen und Mädchen kommt. Aber ich, Aber ja. allgemein, wenn man so darüber nachdenkt, das ist schon nervig, so dass so, also dass Videos und so einfach mit sowas anfangen, weil das ist ja so, ist eigentlich schon so eine nervige Art und Weise, oder nicht? Wie fangen denn Videos an? Wie meinst du Nee, das? mit so Welche einem Videos? Gekicher, weil sowas du eben nachgemacht Ach hast. so. Ja. Ich finde das, was ich ehrlich gesagt früher nervig fand, das weiß ich noch, so mit, keine Ahnung, 13, 14, dachte, oder 12, wann auch immer, ne? Dachte ich mir so. Ich fand das halt richtig lächerlich, wenn Mädchen sich mädchenhafter dargestellt haben. Also, dass sie so ihr Lachen zum Beispiel verstellt haben, so, haha, ah, du bist so lustig. Also vor Jungs dann, ne? Und so. Und dachte ich mir so, voll nervig, weil die verstellen sich ja. Aber im Nachhinein kann ich es verstehen, weil sie halt dem Typen gefallen wollten. So. Und so ein Eseslachen halt auch nicht so geil ankommt. Direkt beim, also so in der Schule, so da legt man ja noch Wert darauf, was die Leute von einem denken. Ja. Und Aber ich finde, ja. so ein richtig herzliches Lachen ist immer deutlich Ja, cooler als ist es auch. so ein Standardlachen. So egal wie eselhaft das klingt, das ist auf jeden Fall immer besser als so ein Gekicher, so ein mädchenhaftes Gekicher, finde ich. Ja, das stimmt. Wobei es gibt schon Lachen, wo man sich denkt, so, okay, ich habe zum Beispiel manchmal so eine perverse Lache, die ich weiß nicht, also die denke ich mir manchmal so, Ja, aber. ich glaube, da denkt man nur selber drüber. Also ich finde solche Lachen viel cooler. Also wenn Ja? jemand so besondere, witzige Lachen hat, finde ich, ja, ich höre das viel lieber als jetzt irgendwelche so normalen, langweiligen. Ja, Also ich wenn das freue so mich dann auch immer voll monotone. so darüber. So ja, also wenn jemand so eine besondere Lache hat, freue ich mich da auch irgendwie drüber. Ich finde das irgendwie auch witzig und so. Ich weiß nicht. Ich finde das auf jeden Fall, Dein Lachen ist immer ja. so. So irgendwie. Es fängt so erstmal leise an und dann wird es so voll laut. Ich kann es voll schlecht Das hört sich richtig nachmachen. an wie Hey, Goofy. Goofy hört sich ganz anders. Goofy ist so. So. Aber da hast du schon die Ähnlichkeit gehört jetzt, oder? Ich? Nee. Doch, das war schon ähnlich. Nee, finde ich nicht. Deins ist halt ehrlich so. Du bist erst so. Ich kann das nicht nachmachen. Elias, lach mal, komm. Kille, kille, kille, kille. Oh, das kitzelt aber. Ich muss so lachen. Kille, kille, kille, kille, kille, kille, kille, kille. Es gibt ja auch so Situationslachen, ne? Das ist so, ich habe ganz viele verschiedene Lachen und ich habe die halt ungelogen alle von meiner Mutter. Das ist ganz, Ich ganz hab schlimm. manchmal so eine richtig hohe Lache, das hasse ich immer. Wie hoch? Und die ist halt Sie so, so ein dass sie bisschen. Hunde zum Durchdrehen bringt? Nee, so hoch ist sie auch nicht. Aber ich hab zum Beispiel das manchmal so, manchmal filme ich so irgendwelche witzigen Sachen ab und dann lache ich dabei und dann versaue ich das Video so richtig mit meiner Lache. So, das fuckt mich richtig ab. Oh, das hasse ich auch, wenn ich irgendwas aufnehme und man hört mein Lachen im Hintergrund. Das ist Vor ganz allem, wenn das schlimm. einfach so das Video versaut, dann so. Ja, hihihi, du hast recht. Ja, vielleicht sollte ich zukünftig wirklich selber nur noch so lachen. Ja. Hihihi. Mir hat mal wer Damit ich mir. gesagt, mir hat mal jemand gesagt, dass ich wirklich so lache, wie das geschrieben wird. So, ha. Irgendwie so. Also, dass man es wirklich Ja, richtig ein bisschen ist raushört. das auch so, ja. Ich finde, nee, finde ich nicht. Ich weiß, man selber hört das ja auch nicht so. Aber Ja. das hab ich sogar schon öfter gehört. Aber ich dachte mir so, man lacht doch auch so. Du lachst so, Ha ha, ha ha, ha, ha, ha ha. Ja, ha man lacht doch so. Ja, okay, du nicht. Du nicht. Oder hehehe. Hihihi. Ich lache immer hihihi. Voll verwirrend, Ja, ist es auch. um Ey, darüber nachzudenken. ich habe einen penetranten Geruch in der Nase. Elias hat gefurzt und ich rieche das bis hier. Riecht gut, Nee. ne? Ja, riecht nach Vanille. Das riecht ganz, ganz toll. Nee, ich war nämlich heute draußen mit Laura und heute hat ja das Wetter oder die Sonne ganz schön krass geballert und ich habe mich verbrannt, tatsächlich. Wie immer, also das ist jetzt auch Das so. passiert mir jedes Mal, sobald ich in die Sonne trete. Ich habe mir jetzt, ich Ja. habe auch so leichte Sonnenbrände an den Geheimratsecken. Echt? Ja, die sind immer sehr empfindlich. Ah, okay. Oh, die Süßen. So wie Ja, deine ne? Brustwarzen, oder? Genau, die kriegen auch immer einen Sonnenbrand. Weißt du, ich laufe immer mit so T-Shirts rum, die in der Tanktops. nee, die um die Nippel so Kreise ausgeschnitten haben und deswegen kriege ich da mal leicht Sonnenbrand drauf. Was sind das für wacke T-Shirts? Du solltest mal wirklich so welche rausbringen. Ich würde mal gern sehen. Hey, na, aber das kannst du ja gar nicht so rausbringen. So, wenn Typen dann so irgendwo anders ihre Brustwarzen haben. Was? Was? Die Brustwarzen sind. Ach so, du meinst, weil die unterschiedlich hoch Ja, positioniert ja. sind? Ja. Oder breiter oder so, also Abstand weiter Ja, nee, voneinander. das ist schon so ein Selfmade-Ding, das muss man sich selber machen. Do-it-yourself-Fashion-Killer-Style. Ohne Witz, ich könnte mir vorstellen, dass das mal Mode wird. In Weil, Amerika oder weißt so kann ich mir vorstellen. du, allgemein so, weil die Leute kommen immer auf die dümmsten Ideen. Und dann trägt das irgendwie irgendein Justin Bieber oder keine Aber das ist Ahnung schon wer. krass hässlich. Ja, das dachte man bei anderen Sachen auch. Denk mal an Justin Biebers komischen Schnauzbart. Der war auch Naja. echt krass hässlich. So, Ja, da der war laufen schon, viel. der sah aus wie Magnum. Nein, Magnums war richtig cool und. Ja, okay, der ranzige Magnum. Naja, so ein harzer Magnum. So Ja, ein wirklich. Junkie, so, ey, das war echt schlimm und es laufen voll viele mit so einem Ding, also sind vor allem auch damit rumgelaufen dann, ne? Es war schon echt unschön. Also es gibt schon echt unschöne Trends so, wo Und man. welcher Trend gehört noch dazu? Also so T-Shirts mit riesem Ausschnitt für Männer. So K1-mäßig. Ja, lüg mal nicht, du hast es auch getragen. Ich hatte nicht so riesen Ausschnitte. Ja. Ich hatte so V-Ausschnitt-T-Shirts, Ja, schlimm aber genug. ich hatte nie so richtig die, wie so ein richtiges U waren, weißt du, wo die so bis kurz über den Bauchnabel ging. Aber jetzt nochmal zurück zu dem Konzept T-Shirts mit ausgeschnittenen Nippeln. Jetzt kommt Ja. wieder die Frage, würdest du das für Frauen auch machen? Ja. Ich bin da ja, weißt du, ich bin da ja gar nicht sexistisch. Ich bin ja ein Ja, du ganz. willst doch nur Brüste sehen, Brustwarzen. Aber manche Frauen haben safe so richtig hässliche Brustwarzen. Ja, Ja. ja. Und jetzt kommen so Und. irgendwer so um die Ecke so, alle Brüste sind gleich schön und egal ob die hängen oder nicht. Und denkst du so, ja, halt deine Sind Schnauze sie mal. nicht? Sind sie nicht? Es gibt Ja. schöne Brüste und es gibt hässliche Brüste. Ja. Nein, okay, von mir aus, also wen juckt so? Mich interessieren ehrlich gesagt andere Frauenbrüste nicht. Aber du würdest Nein. das machen? Was? Ja, auch so für Frauendesign. Auch so Hosen, wo der Arsch hinten ausgeschnitten ist, oder was? Das gibt's ja schon. Das habe ich voll oft schon gesehen. Also jetzt Echt? nicht in der Straße so, sondern obwohl doch, ich habe beim Das nicht diese Frauenfeld. Cowboy-Hosen? Ja, genau, ich habe beim Frauenfeld letztes Jahr eine gesehen, die ist mit sowas rumgelaufen. Nein. Als ob. Doch, oder ich weiß nicht, ist irgendwie sowas in der Richtung. Es war praktisch, sie hatte irgendwie eine Hose an, aber man hat halt ihr voll ihren Arsch gesehen, soweit es hinten irgendwie ausgeschnitten war. Das ist aber schön. Hast du ihr so einmal drauf gebounced? Nee, ich habe die nur so aus der Ferne gesehen Ach so. und dachte, ich lege dafür jetzt keinen Sprint hin, obwohl ich es natürlich gern gemacht hätte. Ja, So da hättest du übers vielleicht auch eine komplette Anzeige, Gelände rennen. aber. Ja. Weißt du, da fällt mir das wieder ein, was ich dir letztens das Video geschickt habe, ne? Wäre das bei einem Typen gewesen, Ah, ja. hätte irgendein Typ da, also hätte eine Frau einem Typen auf den Arsch geschlagen, hätte es garantiert keine Anzeige Safe. gegeben. Safe. So, erzähl Ja. mal der Zuhörerschaft von dem Video. Ach so, ja, das ist ein, war so ein Video, wo Als ob ein. die das so wüssten, so, als ob die meinen Ja. Chatverlauf mitlesen. Das war so ein Video von irgendwo auf dem Schulhof, da stand ein Typ. So in so einer Sporthose, in so einer kurzen Sporthose, und da ist eine Frau von hinten, oder ein Mädchen gekommen und hat ihm die Hose halt so runtergezogen vor allen. Und da ist halt auch so, da haben auch viele in den Kommentaren geschrieben, so ja, wenn So, der das ist Typ das auch bei der Frau sexuelle gemacht Belästigung, hätte, so, ja. genau, wenn der Typ das bei der Frau gemacht hätte, würde es wieder bei Männerwelten sein und so weiter. Was ja auch stimmt, ne? Also, das wird so richtig so abgetan und dann auch noch, also in dem Sinn war das, also das Video war ja nicht da irgendwie, um zu zeigen, boah, guck mal hier, was sie gemacht hat, und das ist auch sexuelle Belästigung, sondern es sollte einfach Das war witzig so sein, auch ein so, oh, lustiges Video sein, ja. ja, es sollte so, oh, guck mal, der Depp, dem ist die Hose runtergezogen Ja, worden, mäßig. ja. Und wenn es halt andersrum gewesen wäre, da hätte niemand so das als Witzvideo gemacht, sondern da Nee. hätte jeder dann so Da hätte gesagt, so, Joko und ja. Klaas, die hätten da ein neues Video draus gemacht. Ja, ist auch so. Also, man soll es ja auch nicht schlecht reden, dass Nee. da so die Aufmerksamkeit hingezogen wird, dass es halt nicht klar geht und so weiter. Also, das ist, stimmt schon. Also, das ist halt auch, also ich meine, in den meisten Fällen ist es halt so auch so, dass es von den Männern ausgeht. Aber man muss halt auch sagen, Dass und es ich finde, auch das hätte, genauso andersrum ja, stattfindet. und ich finde, das hätte man auch noch mal kurz in diese 15-Minuten-Geschichte da einblenden sollen. Weißt du, es hätte ruhig 12 Minuten über Männer zu Frauen gehen sollen, aber danach noch mal 3 Minuten, dass es halt auch andersrum läuft. So, und es hätte ja auch einfach, sagen wir mal, es hätte einfach nur gereicht, wenn man sagt, nicht alle Männer sind gleich. Es geht nicht um alle Männer, sexuelle Belästigung findet genauso auch andersrum statt. Das hätte ja auch gereicht. Du musst ja nicht Ja. wirklich, du musst nicht da 15 Minuten noch da dran hängen, sondern sag einfach einen Satz und dann wäre es ja auch genug. Aber das wirklich so abzutun, als wären alle Männer so, ist halt wirklich so auch ein bisschen respektlos, finde ich. Oder so, also einfach diskriminierend, kann man auch sagen. Ja, Ja. ist auch so. Und es ist halt Ist auch wirklich einfach so. sexistisch. Und ich will mal bitte die Feministen da sehen, die sich da aufstellen und sagen, das geht so aber nicht. Ja, Das frei, ist, ja. weil das ist nämlich die Aufgabe eigentlich von Feministen, wenn die wirklich für Gleichberechtigung kämpfen würden. Eigentlich schon. Weil da sind, also durch dieses Video sind Männer echt übel schlecht dargestellt worden, im Allgemeinen. Und jemand, der wirklich für Gleichberechtigung kämpfen will, sollte auch da aufstehen und irgendwas dagegen sagen, meiner Meinung nach. Ja, der Fokus zum Aufstehen liegt ja gerade woanders, ne? Hast ja mitbekommen, das Ganze. Ja, finde ich Naja. auch. Also es ist natürlich extra, also ich fand das auch echt übel, so das zu sehen, ne? Ich habe das Video gesehen, Elias, mir ist einfach die Spucke weggeblieben. Ich dachte mir so, Ja. weißt du, ich habe das gesehen, ich habe mir so krass, der stirbt jetzt einfach vor der Kamera. Und dann dachte ich mir, wenn ich jetzt in seiner Position wäre, ich würde das so unfassbar nicht geil finden, dass mir jemand beim Sterben, also das auch noch filmt. Ja, Mein ja, Tod wird gefilmt. ja. Also nur mal so Also, eine kleine, so zum Einwerfen. ja, das schon. Aber um sowas kommt man heutzutage nicht mehr rum. Also, sobald Ja. irgendwas passiert, zieht jeder sein Handy und filmt. Jeder zieht sein Handy wie ein So, Opfer. und da, also, das ist Also erstmal in Punkt dem 1, Fall. da stirbt jemand und der hat wirklich gelitten und da standen 7 Leute oder so mit dem Handy drumrum Und die, und das ja. waren 3 Polizisten so. Also, Ja. da hätte man wirklich, also, eingreifen oder man hätte zumindest die anderen mit mobilisieren. Also alleine da wäre ich bestimmt auch nicht auf die Ja. losgegangen, aber ich hätte die anderen mobilisiert oder irgendwas. Vor allem, da waren ja safe Weiße auch dabei. So, weißt du, es geht ja auch um das Problem, dass die ja sofort auf Schwarze schießen. Und da waren doch safe Weiße dabei, die hätten doch irgendwas sagen können. Nein. Da wird nur drauf losgefilmt und da wird gefilmt, wie ein Typ einfach 8 Minuten oder so leidet. Und weißt du, das ist echt krass. Und ich habe das gesehen, ey, mir sind wirklich die Tränen in die Augen gestiegen, weil ich dachte mir so, Wahnsinn, wenn ich da denke, wenn ich in so einer Situation wäre und keiner hilft mir und ich lieg da und es wird gefilmt, wie ich sterbe. Was ist das? Das ist Ist echt krass. schon, ja. Und also ich finde halt, das ist echt hart, dass so niemand wirklich eingegriffen hat. Die standen da nur und haben gesagt, irgendwie hört auf und passt auf und so weiter. Der Ja. Typ stirbt, aber der greift niemand ein. So, das fand ich irgendwie krass. Und vor allem, das, man muss sich ja auch überlegen, also das ist ja, also ich meine, die Polizeigewalt in Amerika ist ein Ding in Amerika. Das ist, Ja. in Deutschland gibt es auch Polizeigewalt, aber das ist ein ganz anderes Verhältnis Ja, hier, ich habe ne? das Gefühl, die Polizei hier in Deutschland ist so Luschenpolizei. Ja, aber man muss das halt auch mal auf andere Situationen übertragen, so wenn man selber in irgendeiner Scheißsituation ist und alle anderen dann nur um einen rumstehen und das Ja. filmen. Genau, wollte ich nämlich gerade sagen, wenn du zum Beispiel da belästigt wirst oder so Ja, oder in der irgendwie U-Bahn. zusammengeschlagen Ja, wirst oder genau. irgendwie sowas. Da weißt du, ja. Und da niemand so eingreift, das ist halt schon gefährlich so, ne? Und dass jeder dann denkt, okay, er hat jetzt seinen sozialen Beitrag dazu geleistet, indem er das dokumentiert hat und dann bei Social Media geteilt hat, das ist halt auch Ja. wieder so eine komplett falsche Wahrnehmung, ne? Abgesehen davon ist es auch nicht strafbar, jemanden vor dem Tod zu retten, egal in welcher Situation. Also selbst wenn man da die Polizei wegdrängt und solche Geschichten. Okay, man weiß natürlich auch nicht, dass er da stirbt. So, also man merkt, dass der halt schon völlig Aber fertig dass er ist, aber. leidet, reicht doch. Es reicht doch, Ja. dass er leidet. Auf jeden Fall, finde ich, macht das, also muss man sich schon Gedanken darum machen, weil dieses Problem, dass die Leute drumherum stehen und filmen und nicht eingreifen, ist schon eher, also ich schätze mal, ein weltweites Ding. Das ist nicht nur Amerika so, ne? Ja. Das ist halt schon kritisch so, wenn irgendwas passiert und niemand handelt, sondern jeder nur filmt und irgendwie da versucht da das, den besten Beitrag für sein Social Media Profil zu kriegen, ist das schon eine Sache, wo ich mir denke, so das ist schon gefährlich auch. Sehr gefährlich. Wenn man halt also wenn man so praktisch durch die Straßen läuft, so dass man eigentlich auf keine Hilfe zählen kann, egal was passiert. Also sogar wenn man Autounfall ist und man da irgendwie halb verkrüppelt auf der Straße liegt, Ja. wenn man da vom Auto erwischt wird. Und die Leute stehen dann nur und machen Fotos und Videos und so weiter, statt irgendwie erste Hilfe zu leisten. Ist Das ist das. doch traurig, oder? Das ist wirklich traurig. Irgendwie möchte man gar nicht in dieser Gesellschaft leben. Ja, das würde ich jetzt so nicht sagen. Also, ich finde, man muss einfach nur irgendwie versuchen, dass die Gesellschaft halt lernen soll, dass die. Also, ich meine, irgendwo kann ich es auch nachvollziehen, dass man es. Also, es ist natürlich gestört, aber dass man das auch irgendwie teilen möchte, so einen Moment, so. Sage ich mal, mit irgendwelchen Bekannten, Freunden und so. Also, es ist natürlich räudig, das an sich, diese Einstellung, aber ich kann es auch verstehen, dass man irgendwie eine krasse Situation auch mit Freunden teilen möchte, sage ich mal so, ne? Aber man muss halt immer im ersten Moment gucken, dass man der Person hilft, der da was passiert. Und also, es ist trotzdem nicht cool und ich würde es wahrscheinlich auch mein Handy eher weglassen in so einer Situation und das nicht filmen. Aber so im so gewissen Grad kann ich es verstehen, dass man sowas teilen möchte. Weißt du, weil wenn man sowas erzählt, kommt es halt nicht so krass rüber, als wenn man das wirklich sieht. Ja, das ist ja auch die Und Anonymität der Masse, wenn du ja mit allen da ja. stehst und dann einfach filmst, Ja. dann ja. Ja, aber man muss halt erstmal wirklich immer dran denken, dass man erstmal helfen muss in so einer Situation. So, Ja, aber da. die denken wahrscheinlich so, ja, dem hilft schon irgendwer. Weißt du? Ja, aber ich meine, die haben ja gesehen, dass dem niemand hilft, Ja, ne? das ist ja das Ding. Und keiner fühlt sich dann verantwortlich. Weil, ach ja, aber irgendwer macht doch irgendwas und bla bla bla. Wahrscheinlich, also so wie ich mir das vielleicht erklären kann, ist, dass da die Angst hatten, dass der dann die Waffe zieht und die dann erschießt. Da habe ich so natürlich auch Respekt vor. Aber ich Ja, weiß aber nicht, ich meine, ja. die hätten die ja auch nicht angehen müssen oder Nee, sowas, sondern die stimmt. hätten mal ihre Handys einfach wegstecken müssen und Ja. praktisch wirklich als Gruppe, ich meine, da waren 5, 6 Leute Ja, locker, ja. die da sich einfach hingestellt hätten müssen und sagen, also wirklich, pass mal auf, du kannst den festhalten, aber drück dem nicht dein Knie ins Genick. So, das Ja. ist klar, dass das nicht gesund ist. Ja. So, und das hat auch nichts mehr mit jemandem festhalten zu tun, sondern der hätte ihn auch in den Rücken drücken können, das Knie. Ja. So, das wäre eine ganz andere Situation gewesen. So, aber da, also, dass man da praktisch gesammelt als Gruppe hingeht und sagt, halt den fest, egal was der gemacht hat, so, die könnt ihn ins Revier bringen, aber drück dem nicht dein Knie ins Genick. So, das ist halt so ein bisschen das Problem. Ich finde aber auch, also, ehrlich gesagt, ein bisschen albern, wie die Leute darauf reagieren. Also es ist natürlich auch nicht geil, so ein Video zu verbreiten von jemand, der stirbt. Ja. Aber ich finde auch, also wenn ich meine, wenn man so durch Instagram durch die Stories geklickt hat, hat das ja, ich weiß nicht, wie viele Leute haben das ja gepostet, ne? Ja, das hat ja jeder gepostet. Und dann sind da irgendwelche Leute, die da Black Lives Matter posten, irgendwelche Freunde, Bekannte, irgendwie sowas so aus Deutschland, wo ich mir denke, okay, wir haben in Deutschland nicht das Problem, dass dieses Schwarz-Weiß-Problem. Natürlich haben wir also einen starken rechten Flügel in Deutschland. Das sollte man nicht unterschätzen, aber wir haben nicht diese Black Lives Matter-Probleme in Deutschland, wo ich mir denke, so, das muss das jetzt, also das ist für uns hier gar kein Thema sozusagen, diese Aktion oder diese Bewegung da in Amerika. So, Ja, das. ich weiß gar nicht. Also ich habe mich ehrlich gesagt noch nie so mit dem Thema hier auseinandergesetzt in Deutschland. So, boah, weiß echt nicht. Ich habe auch eigentlich gar nicht irgendwelche schwarzen Freunde, so wenn ich mal so denke. Ich habe schwule Freunde. Ich habe hübsche Freunde. Nein, Naja, auf jeden Fall, nee, weiß ich gar nicht. Aber ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das hier auch so populär ist mit Diskriminierung. Wobei, Also es wird schon diskriminiert. Ich habe gerade ja, gestern zum denke ich Beispiel auch. bei einem Bekannten von mir gelesen, der hatte in seiner Story so, irgendwie, wenn man in der Straße rumläuft und als Bimbo bezeichnet wird, hat man keinen Bock mehr in der Gesellschaft hier zu leben oder so. Und das ist halt ein Schwarzer gewesen, so, ne? Das war dann, ist schon noch eine, ich sag mal, alltägliche Situation. Also ich glaube, jeden Tag wird in Bremen auch werden irgendwelche Schwarze diskriminiert, da bin ich mir ganz sicher. Nur Ja. das ist auf einem ganz anderen Level als in Ja, das ist Amerika. wirklich ein ganz anderes Level, weil da die Polizeigewalt ja viel radikaler ist. Da darfst du ja einfach so Ja, und auch schießen in und so. anderen Bereichen ist das halt auch Ja. echt extremer so. Also ich meine, wenn man so an diese Rednecks da irgendwo denkt, so, das ist ja auch noch so ein ganz anderes Level, was die da leben in der Hinsicht. Wo ich mir denke, also natürlich muss man, also es ist gut, da so ein Zeichen zu setzen über seinen Social Media Kanal, aber diese Black Life, jetzt habe ich es gerade vergessen, Black Life Matters, Ja, schon richtig. Aktion ist nichts, was man in Deutschland verbreiten muss, ehrlich gesagt. So, das ist einfach nur so nachgelabert aus Amerika, meiner Ja, ich Meinung denke mal, es geht dabei halt auch einfach um die Geste. nach. Ja, aber das fand ich, das ist dann aber so unüberlegt, weißt du? Ich finde es ja, ich finde es auch nervig, wenn Leute eine gute Geste praktisch so nachmachen und einfach so unüberlegt nachmachen über Social Media. Also ich finde, man, es ist schon gut, wenn da jemanden, also wenn jeder so ein Zeichen setzt, egal wie sehr er jetzt dahinter steht oder ob er da jetzt einen Trend mitmachen möchte. Natürlich, wenn er einen Trend mitmachen möchte, ist es halt nicht so gut, wie wenn man es halt wirklich aus eigenem Interesse heraus macht. Ja. Aber man muss da schon ein bisschen überlegt rangehen, finde ich. Ja. Weißt du, man soll das nicht so nachlabern einfach. Das stimmt. Jetzt soll man ja nie irgendwas einfach Naja. nachlabern. Was ist denn eigentlich mit Mexikanern? Werden die auch so krass diskriminiert in Amerika? Ja, ich Ach, habe krass. dazu, ich glaube, in der Tagesschau ist da sowas verglichen worden, irgendwie, dass praktisch die Schwarzen viermal so viel Polizeigewalt erfahren wie Weiße in Amerika und die Latinos irgendwie zwei doppelt so viel, also verhältnismäßig Ah, okay. Also statistisch aufgewertet. Ja, auch also schon. auch, aber nicht so stark wie die Schwarzen halt. Ja, weil die halt nicht so die Hautfarbe nicht so dunkel ist wahrscheinlich. Wahrscheinlich je dunkler, desto mehr Ja, eigentlich, ey, Polizeigewalt. theoretisch. Die haben einfach nur Angst. Wetten, die haben einfach nur Angst. Ja, So Menschen haben wahrscheinlich. doch immer Angst vor der Dunkelheit. Ja, das wird der ganze Hintergrund sein. Ja, Vielleicht Mann. sollten Schwarze einfach Wirklich, mit vielleicht haben wir da was Warnwesten rumlaufen. aufgedeckt. Die dürfen nur noch in weißen Klamotten rumrennen. Ja, aber das sieht cool aus. Ich muss dann immer an Morgan Freeman denken in, wie heißt das? Dieses Bruce Allmächtig Ja-Sager? oder Ach so. so, Bruce, Ja, ey, das war doch bei Bruce. Ja, doch, ja. ne? Ja, das war, ja, ich habe es gerade verwechselt. Ist beides Genau. Jim Carrey gewesen, ja. Ja, genau. Ja, oder der Ich musste irgendwie Ja-Säger? gerade an Usher denken aus irgendeinem Musikvideo. Ich weiß nicht, in irgendeinem Ascha, Musikvideo der rennt er auch in Sexsüchtige. irgendeinem Musikvideo rennt er auch in komplett weiß rum. Ascha hatte seine Phase und Ascha ist nicht mehr in. Naja, das stimmt wohl. Aber Obwohl der ich auch hatte immer seine sagen Phase. muss, ich finde es nervig, wenn Leute, also wenn man sagt, irgendein Musiker ist nicht mehr in, so wenn ich Bock habe, Usher zu hören, dann höre ich halt Usher. Ja, ist So. ja so, aber seine Halbzeit ist ja trotzdem vorbei. Ja, Der das stimmt. hat seine Songs rausgehauen, das war schon krass so. Aber ich würde jetzt so. Jay, ich habe mal so letztens auf dem Profil von Jason Derulo rumgehockt Ja, der und macht jetzt so der Typ TikTok-Videos, ne? ist, ja, der Typ ist so weird. Warum? Der macht einfach so TikTok. Der macht so komische Videos auf Instagram. Ich denke mir so, was ist das? Ist er Ja. Musiker oder ist er TikToker? Also, was Ich weiß nicht, ich habe ist? schon länger jetzt keine Lieder mehr von dem gehört, aber ich fand den sowieso komisch. Also auch Ich fand den auch allein voll komisch. Der hat immer so ein sein. Bild mit seinem Dick gepostet. Echt? Ja, der war so richtig durchzusehen von so einer Hose oder so. Das war so. Bleh. Der hat sogar Instagram entfernt. Ich fand es auch immer sein Jason Derulo am Anfang immer so Immer, ne? komisch, Jason ne? Ja. Derulo, yeah! Ich fand das auch immer so. Ich habe mir so, warum? Weil dein Name steht in Titel oder so, was auch immer. Also jeder weiß, von wem das kommt. Nein. Er muss einfach noch seinen Namen Also ich meine, reinhauen. das machen ja viele, ne? Aber bei ihm fand ich es irgendwie immer am witzigsten. Yeah, Luciano. Ah. Flex. Capital Bra. Popopo. UFO 361. Ja, das Aber stimmt. ich fand bei Jason Derulo war es immer am witzigsten Würdest du dann irgendwie. auch, ja, das stimmt. Würdest du dann auch immer deinen Namen reinhauen, wenn du so ein Rapper wärst? Oh, Nee, Elias Testosteron! ich würd irgendwas anderes machen, weißt du? Ich finde ja von Tiger dieses Ra immer auch Oh richtig cool, ja, das ist krass. sowas in der Hinsicht würde ich Das machen. mag So ich ein auch richtig gern bestimmtes von Tiger. Geräusch, so, Ein wo jeder Fußgeräusch. weiß, so. Ja, genau, zum Beispiel, oder so ein Rülpser einfach, so ein richtig heftiger Rülpser. Du machst so ein Furzgeräusch. Oh, bitte, das wäre so lustig. Als ob du jetzt Rapper wärst und du würdest es halt wirklich machen. Das wäre Oh, ehrlich cool. das wäre voll krass. Was würde ich denn machen? Ich würde so machen. Hihihi. Und die Rapper sind geboren. Ist so. Weißt du, dann Mein. würden wir so einen Feature-Song machen und dann kommt erstmal ein Furzgeräusch und dann machst du so ein Hihihi dahinter, so als ob du darüber lachen würdest. Ja, würde ich ja auch. Ah. Meinst du denn, wir hätten das Potenzial zum Rappen? Wahrscheinlich. Einfach Ich genug auf jeden Autotune Fall. rüber und dann passt das schon. Hast du das neue Lied von Shirin gehört? Nee. Boah, es wurden so viele Lieder jetzt gedroppt schon wieder. Ich hänge so Echt? Ich richtig habe gar hinterher. nichts mitbekommen. Ja, hier Bowser und boah, der überall so. Du musst ja nur in den Trend schauen, was da gerade in ist. Ich habe gar nichts mitbekommen, irgendwie Echt nicht? davon. Nee. Ja, aber das Lied von Bowie und wer war das? Muss ich mal kurz gucken. Bowie und Reezy, Sandmann, muss ich schon sagen, ist echt nice. Ja, muss man mal anhören. Ja, musst du echt mal machen. Also ich finde das sehr Dings mitreißend. Auf jeden Fall, ich habe vor 20 Minuten erwähnt, dass ich ja einen unangenehmen Geruch in der Nase habe. Und zwar, dass ich mich Ach ja. verbrannt habe. Und ich habe mich mit Creme Fraiche eingeschmiert. Echt? Ja, weil nämlich früher hat meine Oma mir auch immer Sahne drauf geschmiert. Und eigentlich muss sie ja nur so fette Milchprodukte drauf Hm, ich schmieren. hatte mal Quark drauf, das war auch immer ganz eklig zu riechen. Ja. Und aber zum Beispiel Sahne und so zieht ja einfach ein. Und dann musst du es ja theoretisch nur so ein bisschen abwaschen. Und Quark zieht ja nicht ein, oder? Nee, das ist irgendwie so getrocknet oder so. Ich weiß Ja. nicht, ich hatte das einmal gehabt oder zweimal, weiß ich nicht, aber das ist, boah, ich habe stundenlang auf dem Bauch gelegen, bis das getrocknet war. Das war so langweilig, ne? Mein Rücken tat so weh. Und hat es dann was gebracht? Weiß ich gar nicht mehr, also nicht richtig. Also ich denke, das hat vielleicht ein bisschen was gebracht, aber wenn man so einen richtig dicken Sonnenbrand hat, das muss man einfach aussitzen, so, da kann man nichts machen. Ja, das stimmt. Aber also ich weiß auch von früher, meine Oma hat mir immer saure Sahne halt draufgeschmiert. Und das war dann auch, eigentlich auch ganz gut. Ich habe auch immer irgendwie den Drang, mich zu verbrennen, tatsächlich. Was ist, weil ich mich nie eincreme? Ja, Eincreme ist auch für Loser. Ist so, Eincreme ist für Loser. Ich finde, das könnte ein Titel sein. Oh ja, Ein schön. potenzieller. Das können wir echt als Titel machen. Das ist echt Ja. gut. Oder wir könnten so aktuelle Ereignisse oder so mit reinnehmen. Aber irgendwie will ich auch nicht so. Nee, irgendwie will ich nicht auf diesen Zug mit einsteigen mit Black Lives Matters und so. Ja. Dass mir. Das. Nee. Also jetzt Weißt nicht, du dass was? ich mich da jetzt nicht engagieren würde oder sonst was, aber so wie du jetzt Ja. gesagt hast. Ne. Ja. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, diese Woche ist beschlossen, oder letzte Woche, diese, letzte, ja, heute ist ja Montag, letzte Woche ist beschlossen worden, Was denn? dass die bei der Bundeswehr jetzt so Rabbis ein praktisch wieder dazu holen für die Seelsorge von Juden, ne? Die Was? sind, ja, die sind Echt? aus, ja, die sind ausgeschlossen worden halt nach dem Ersten Weltkrieg, weil damals waren ja Juden out und Juden, ey, das ist eigentlich auch ein guter Titel. Juden sind out. ja, eigentlich schon, ne? Juden Nee. war, ja, eigentlich waren Juden out, jetzt sind sie ja wieder in. Ach so, stimmt. Jude sein ist wieder in. Ja, das kann man eigentlich, das wäre ein cooler Titel. Jude sein ist wieder in. Ja, Oh und ja, okay. das ist halt, also das ist jetzt nach 100 Jahren sind diese Rabbis wieder zugelassen als Seelsorger für die jüdischen Bundeswehr-Soldaten. Soldaten praktisch. Aber es ist halt so, es sind so Nicht irgendwie. theoretisch. Nee, wirklich praktisch. Das ist aber Es sind. praktisch. Ja, ne? Für die Juden schon. Aber es sind nur so 300, 250 bis 300 Juden bei der Bundeswehr, ne? Und es sind da um die 3000 Muslimen, und für die Muslime ist einfach nichts in der Hinsicht bis jetzt Oh. gemacht worden. Also es hieß dann, das wird jetzt geplant, dass sie da auch ihre, wie heißen die von den Muslimen? Boah. Oh, ich habe keine Ahnung. Boah, wie eingeschränkt man ist in seiner. Ja, wirklich, ne? Warte mal, Also ich ich. schaue meine Auf Moslems. jeden Fall. Eigentlich, ich weiß, also ich habe das so im Hinterkopf, aber Ja, ich ich komme gerade nicht auch. drauf. Moslems. Auf jeden Fall so, wo ich mir auch denke, so muss das schon wieder sein, dass wir uns schon wieder so für unsere Vergangenheit schämen müssen, dass Dass wir wir jetzt jetzt uns extra diese. erstmal um die 300 Juden kümmern müssen, statt um die 3000 Muslimen so. Und wenn, dass man das nicht gleichzeitig beschließen Ja, nicht, dass könnte. das, ja, nicht, dass es dann heißt, ja, die Moslems kriegen wieder einfach Geld und so. Ja. Also, Propheten. Nee. nein. In der klassisch-islamischen Staatstheorie bezeichnet er das religiös-politische Oberhaupt als geistliches Haupt der islamischen Gemeinschaft in Nachfolge des Propheten und Religionsstifters des Mohammed. Daneben wird auch der Vorbeter beim Ritualgebet als Priester bzw. Vorsteher des Kultus. Imam! Ja, irgendwie Imam! sowas. Ja. Imam heißt. Ja, das wusste ich. Ich wusste das, ich wollte das auch sagen. Ja, aber weißt du, es nervt mich, also es hat mich schon wieder so aufgeregt, weißt du, da wird halt so, ja, okay, natürlich ist das gut so, dass die 300 Juden jetzt bei der Bundeswehr ihre Rabbis da haben, aber es kann doch nicht sein, dass man für 300 Juden das einführt, aber die 3000 Muslimen erstmal sagt, ja, okay, das verschieben wir nochmal oder so, Ja, weißt du, wo die oder es war Richtigkeit oder einfach, Prior oder es war die einfach einfacher für 300 Juden jetzt erstmal da die Rabbis rauszuholen, weil das eine kleinere Anzahl ist und irgendwie, weiß ich nicht. Nee, die Logik verstehe ich gerade nicht. Also es geht nicht darum. Ja, ich habe einfach nur versucht zu argumentieren, warum es sein könnte. Das Ach heißt nicht, dass so. es Sinn machen musste. Muss es ja Naja. bei vielen hier nicht. Ja, ist so. Die beschließen ja dauernd irgendwas, was gar keinen Sinn macht. Ja, aber da denke ich mir wieder, das ist schon wieder so eine Geschichte, wo Deutschland sich wieder voll schämt für die Vergangenheit und das wieder jetzt gut machen will, Ja, weißt du? Deutschland soll ja mal aufhören, sich zu schämen. Ja. Irgendwann ist auch mal gut. Deutschland, so, ja, du, wie so ein One-Night-Stand, so, komm drüber hinweg. So, du bist keine Ja. Schlampe. Beruhigt, ist alles gut, ja, ist kacke, du hast jetzt Genitalherpes, wir haben es verstanden. So, auch das geht Deutschland weg. läuft seit 1945 den Walk of Shame Den nach einem. Walk of Shame mit den High Heels in der Hand, den Ja. zerzausten Haaren, dem verschmierten Make-up. Ja, das stimmt. Walk of Shame für Deutschland. Aber so, du bist jetzt erwachsen, du hast Kinder. So, du hast einen Mann, der weiß nichts von deiner Vergangenheit, ist in Ordnung, muss er auch nicht. Der muss nicht alles wissen. So, Ja. beruhig dich, ja. Du Ist halt musst ihm nicht echt so, ständig ne? Geld schicken. So. Irgendwann ist auch mal gut. Ja, ich will jetzt hier natürlich nicht die Juden diskriminieren. So, Juden sind toll, Schwarze sind toll, Weiße sind toll. Darf man eigentlich jetzt noch sagen, dass Weiße toll sind? Das Eigentlich ist die nicht, oder? Frage, ne? Ja. Eigentlich müsste man jetzt so ein White-Shaming, so ein Ist wirklich White-Bashing. White Shame, White Bashing. Ja, so ein White-Bashing Aber das betreiben, Ding ist, weil ist so, ey, alle das ist Weißen mir sind ja so. scheiße. Ja, das ist mir jetzt ehrlich gesagt egal. So. Pff, was juckt mich das jetzt? Weiße sind immer scheiße gewesen. Ist so, aber irgendwie sind wir immer die Die gewesen, Gewinner. die, ja, Voll weißt du, Kacke, man wird einfach fürs Gewinn gehatet, ohne Witz. ne? Ja, die Gewinner werden Ist so. Es ist immer wie Bayern oder so, weißt du, alle haten Bayern immer, weil sie halt immer gewinnen. Und genauso ist es mit den Weißen auch. Die armen Weißen. So Ja. nur. Weil die Immer hier alle mal auf eben die Amerika Herrenrasse. eingenommen haben und so. Ja, ist Weißt so. du? Ey, das ist aber auch so ein Ding, das verstehe ich nicht. Da wird doch ernsthaft an Thanksgiving gefeiert, dass sie dieses arme Land und deren Ureinwohner ausgerottet haben und das besiedelt haben. Und das feiern die. Das raffen die das eigentlich nicht? Also ich versteh das wirklich nicht. Ich Sind die glaube nicht. Amerikaner so dumm? Ich glaube nicht. Ich Die glaube, feiern also. das einfach. Stell mal vor, wir würden feiern, dass Juden gestorben sind. Ja. Genau, das, also jetzt nicht genau dasselbe, wir hatten ja schon das Land vorher. Aber theoretisch könnte man das damit vergleichen. Ja, so in etwa. Ja, Aber ein ich bisschen. glaube, die Amis sind halt auch wirklich, also gerade was so den Nationalstolz angeht, sind die wirklich schon ein bisschen beschränkt, ne? Also. Vielleicht. Könnte man wirklich sagen. Na, und vor allem das Geile ist, die interessieren sich ja null für andere Länder, ne? Eine Nee, die sind echt mit so der ich selbstsüchtig. Abi, mit eine mit der ich Abi gemacht hat, die waren jahrelang in Amerika, ne? Ja. So ein Austausch in der Schulzeit, und die hat dann erzählt, dass sie in der Schule gefragt worden ist, ob wir in Deutschland dann auch Autos haben. Wo ich mir denke, so, wie kann man denn so wenig Ahnung von der Ey, Welt haben? wissen die nicht, wo Volkswagen herkommt? Ja, keine Ahnung, so. Und Mercedes war so das erste Auto. Ja. Und solche Geschichten. Also ich meine, und in ihren ganzen Musikvideos und sowas haben die alle Ja. Audi, Mercedes und BMW, ne? Ja. So, und dann am Schluss haben die aber keine Ahnung, wo das herkommt. Krank, Alter. Denken Echt wahrscheinlich, das krank. kommt auch aus Amerika. Safe, natürlich. Boah, das ist ja echt krank. Die Leute sind ja echt so beschränkt. Klar, kann Ja. man jetzt natürlich nicht pauschalisieren, aber ich glaube, dass wirklich eine große Mehrheit da so denkt. Glaube ich aber auch. Schrecklich. Was ist denn los mit den Leuten? Ja, okay, aber gibt es Tja. noch einen Sinn, was man sagen könnte, dass die Leute in Deutschland so denken? Ich Dass glaube auch, vielleicht denkt also ich man, dass in glaube. Indien die Leute auch keine Städte und keine normalen Straßen haben. Ja, oder auch Afrika, ne? Also ich Ja, meine auch so klar. Südafrika und so, das sind ja vor allem, die haben ja richtige Dingsens hier. Metropolen und so. Ja, und auch eine richtige Infrastruktur, also eine Ja. richtig gute so. Und da denkt man ja auch, die leben da alle in ihren Leben, Häusern und so. Ja, eigentlich schon, oder? Ja, also Das ich wird habe ja das auch wirklich von so ein klein bisschen auf vor Augen, also so, auch ja. eingebracht, Ist ja, also eingetrichtert. stimmt, also wieso wird das eigentlich so gemacht? Also ich meine auch in allen möglichen Kinderfilmen und sowas wird Afrika nie so Moderne als Stadt oder so dargestellt, also ja, oder modernes modernes, Kontinent. ja. So, das ist ja Spott. eigentlich ist das auch so ein bisschen Propaganda so. Ja. Aber das Ding ist, dass alles, was man ja aus Afrika sieht, ist ja, bitte spenden Sie 1 Euro für die Kindernothilfe und blablabla. Das ist ja alles, was du siehst. Da siehst du nur so traurige Kinder, die in die Kamera gucken, denen fliegt so eine Fliege ins Auge und die juckt Ist das so, diese nicht. Fliege, ne? Haben die da Die irgendwie fliegt ins so eine kranke Fliegending? Also wie heißt das? Ja. Wer ist denn das? Was denn? Wenn man so einen Fliegenbefall, sondern so eine. Ach, Plage. Plage, ja, haben die so eine Fliegenplage da oder holen sie die Fliegen extra für diese Werbung? Safe holen die extra. Die sind so, boah, wo ist denn die Fliege? Kat, wo ist die Komm, Fliege? Die muss musste nochmal ins hier. Auge gesetzt werden. Oh ja, genau, guck, genau so. Und die Fliege muss noch ran. Machen wir zwei Fliegen, komm. Und noch eine im Mund, komm. Ja. Das ist so super funktionieren perfekte hier. Ey, hast du schon mal was gespendet? Nee, ich glaube nicht. Ja, ich bin da ja auch skeptisch, ne? Ich bin ja wirklich kein Fan von Ja, Spenden. ich würde also niemals an große Unternehmen spenden. Also mein Bruder, ich habe das einmal gehabt, hatte ich einen Kunden bei mir im Büro. Der hat erzählt, der hat sein Geld damit verdient, dass er von Haustür zu Haustür gegangen ist und für irgendeine ganz große, also wirklich bekannte Gesellschaft auch Spenden eingeholt hat. Und der hat erzählt, der hat 240% der Jahresspenden als Provision bekommen. Der hat jedes Jahr Wie 240? 80%, der hat jedes Jahr 80% oder sowas von der Jahresspende bekommen. Weißt du, wenn Leute 5 € im Monat gespendet haben, Ja. hat der praktisch jedes Jahr, Okay, wie sagen sind wir das? 10 Euro. Ja, 10 Euro sind, also der hat 1000 Euro, sagen wir mal, im Jahr oder 100 Euro im Jahr gespendet, hat er 80 Euro im ersten Jahr gekriegt und dann das im zweiten Jahr dann nochmal 80 bekommen und im dritten Jahr nochmal, nee, im dritten, nee, wie war das? Ich glaube, in den ersten beiden 80 und im dritten dann irgendwie 60% oder 220% oder sowas bekommen an Provisionen so von den Jahresbeiträgen. Und dann muss man ja überlegen, Wie dass das viele Geld, Menschen? ja, und vor allem das Geld läuft ja nicht nur an ihn, sondern das muss ja auch noch an irgendwelche Leute Da müssen ja Leute bezahlt werden, die da Ja. irgendwo im Innendienst sitzen und das alles verwalten und Ja. solche Geschichten. Also erstmal, also man zahlt bestimmt 5 Jahre oder sowas, bis da mal wirklich richtig was ankommt. Und dann, mein Bruder hat auch mal, ich habe letztens mit meinem Bruder auch darüber geredet, mein Bruder hat eine Zeit lang gespendet, auch an eine große, ich glaube WWF oder irgendwie sowas, auch, Ach oder was. also auch, ich weiß nicht, ob es WWF war. Es war auf jeden Fall eine große Dingsens. Und da hat er irgendwann einen Brief bekommen, dass die ja 17 Millionen an der Börse verspielt haben, aber dass die doch trotzdem, dass man doch trotzdem bitte weiterhin Vertrauen in die haben soll und so weiter. Was? Wo ich mir denke, wie kann man denn 17 Millionen an der Börse verspielen, wenn das Geld doch eigentlich zu Ja. ganz anderen Punkten geht? Also wie kommt das Geld an die Börse? Ja. Eine Also sogar wenn es. Spendenorganisation, die an der Börse ist, ist aber auch. Ja, ich weiß auch nicht. Also, danach hat er halt natürlich auch direkt abgebrochen, dem was zu bezahlen. Ja. Und es war auch mal so, der ist mal angequatscht worden, irgendwie auf der Straße von so Spendenleuten, ob er denn spenden möchte und so weiter. Und dann hat er hat gesagt, dass er schon spendet und so. Und dann ist er gefragt worden, ob er denn Geld damit verdienen möchte. Und da hat der Typ ihm auf der Straße gesagt, dass er pro Unterschrift 70 Euro verdient, egal wie viel gespendet wird. Also wenn die 5 Euro Was? spenden, hat er 70 Euro gekriegt. Oder halt, wenn die 100 Euro im Monat gespendet hätten, hätte er 70 Euro bekommen. So, wo ich mir denke, durch diese ganzen. Ja, machen die es für einen guten Zweck oder was? Nein, machen die nicht. Ja. Also da jeder Spasti, der sich da hinstellt und erzählt, er verbessert ja die Welt dafür und kriegt natürlich ja nebenbei auch Geld. So, nee, der macht das nur wegen dem Geld und da kommt überhaupt nichts dabei an, wo das hin soll, ne? Was ist traurig. Also es gibt vielleicht irgendwelche Organisationen, wo es so ist, aber also viele große Organisationen, da läuft das ganz anders. Und deswegen, also wenn man spendet, würde ich nur an kleinen Unternehmen, die man so kennt, spenden. Also zum Beispiel da, wo wir unseren Hund her haben, das ist ja so eine Tierrettungsstation, also das ist eine Frau, die holt immer aus Spanien die Tiere aus den Tierheimen. Und die hat halt praktisch ein Rundschreiben an die Leute geschickt in letzter Zeit, die praktisch da mal Tiere von ihr geholt, also Hunde von ihr geholt haben, und die hat halt gesagt, die Tierheime in Spanien haben kein Geld mehr und ob wir doch dann bitte was spenden würden. So, wenn das über so einen kleinen, also wir haben da auch dein Geld hingespendet, also meine Mutter haben da ein bisschen was hingespendet. So, in solchen Kreisen, wenn das so im kleinen Raum, sage ich mal, bleibt, dann ist das, denke ich, okay, aber über große Firmen zu spenden, würde ich niemals machen. Ja. Hast du schon mal gespendet? Nee, also ich habe nur, ja, was heißt hier spenden? Ich habe ja nur meine Klamotten und so. Ich gebe ja meine Ja. Ukraine ab und deswegen habe ich noch nie gesagt, also so, manche geben mir ihre Klamotten beim Roten Kreuz ab und so. Und als ich dann mit meiner Cousine ich war in der Ukraine und dann sind wir da so spazieren gegangen und dann war da so ein rotes Kreuz, also so eine Einrichtung und dann hat sie gesagt, dass da die Klamotten, dass man die dann kaufen kann da. Und ich dachte, wie kaufen? Die sind doch gespendet. Meinst du, nee, bezahlen die Geld dafür? Krass, oder? Ja. Ja, frage ich mich auch so, wo wird da jetzt der Sinn erfüllt? Ja. Das ist ja schrecklich, so dass Boah. du niemandem irgendwie trauen kannst. Vor allem, wenn dann wirklich so Organisationen sind, die dann wirklich was Gutes, also dann wirklich das Geld und so weiterschicken wollen, dann werden die auch mit so einem Ruf belastet. Aber es wird immer Leute geben, die spenden werden. Also so ist nicht, ne? Ja. Also es wird Aber irgendwie immer ist das immer, irgendwer. das ist immer so in allen Bereichen so. Es gibt immer so diese, ich sag mal, schwarzen Schafe, die alles Mögliche immer kaputt machen für alle, bei denen es halt nicht so ist. Also ich denke, muss da auch immer an hier diesen Punkt mit der Vergewaltigung denken, wo irgendwelche Leute erzählen, die werden vergewaltigt, obwohl sie nie vergewaltigt worden sind. Dadurch machen sie es halt für alle anderen schlimmer, die halt wirklich vergewaltigt werden. Und in dem Fall halt auch so, die halt Scheiße bauen mit dem Geld, machen es halt für die, die wirklich spenden wollen, im großen Stil, schlimmer so, ne? Oder die wirklich was bewegen wollen. Das ist halt immer so Kacke, so dass diese schwarzen Schafe immer so die Hauptaufmerksamkeit auf sich ziehen, sage ich mal. Ja. Und damit für alle anderen das kaputt machen. Also ist ja auch bei mir im Beruf so, ne? Also ich meine, Versicherungsvertreter haben den schlechtesten Ruf in Deutschland. So, und da ist man immer direkt so der Typ, der die anderen über den Tisch zieht und so einen ganzen Tag, das kennt ja jeder so, ne? Also der Versicherungsvertreter ist ja immer der die anderen so über den Tisch zieht. Und das ist halt dann auch für mich immer praktisch in erster Linie, also jedes Mal, wenn ich einen neuen Kunden kennenlerne, so der bei mir versichert ist praktisch, gehe ich immer Nicht stark davon, theoretisch? ich sag voll oft praktisch, ne? Ja. Immer wenn ich praktisch, immer wenn ich den Mann kennenlerne, ist es immer so, dass ich denke, der hat im Hinterkopf jetzt erstmal, ich bin der Typ, der ihn über den Tisch ziehen will. So, da muss man natürlich auch erstmal praktisch, erstmal halt auch so ein bisschen zeigen, dass man jetzt niemand über den Tisch ziehen will oder so. Aber man hat halt immer so diese erste Hürde, dass ich immer der bin, der jemand über den Tisch ziehen will. So, und das ist halt auch nervig bei mir in der Branche, aber das ist halt wirklich in allen Bereichen so, dass es immer die schwarzen Schafe gibt, so die meiste Aufmerksamkeit auf sich ziehen, ne? Ja, ist halt wirklich so. Und Jedem auch Beruf genau wird das ja irgendwas gleiche jetzt mit, nachgesagt. ja, und auch das gleiche jetzt mit diesen Männerwelten, ne? Das sind diese schwarzen Schafe, die halt so umgehen praktisch mit Frauen und dann dadurch wird das den Männern nachgesagt, dass die ja alle so sind. Also das Negative fällt immer deutlich mehr auf als alles andere. Das stimmt. Das stimmt, das stimmt wirklich. Nee, ich sage ja auch immer, eigentlich darf man sich ja nicht zu 100% auf Google-Bewertungen verlassen, weil die Leute meistens ja immer nur bewerten, wenn sie Ja. schlecht behandelt wurden oder so. Und deswegen muss man die auch immer so krass animieren dazu, dass die auch gut bewerten und so. Aber ich habe gerade irgendwie so einen Gedanken im Kopf. Mein Opa hat nämlich zu mir gesagt, also das ist ein ganz anderes Thema, ne? Aber das irgendwie fühle ich mich gerade ein bisschen unter Druck gesetzt. Mein Opa hat nämlich gesagt, ja. Also ich wollte so einen Tresen in der Küche haben und da habe ich so mit meinem Opa drüber geredet. Da meinte er so, ja, so viel wie du rein investierst, darfst du aber nicht jetzt, muss da noch ein paar Jährchen drin wohnen bleiben, ne? Und nicht jetzt irgendwie direkt nächstes Jahr ausziehen. Und dann, und jetzt habe ich gerade darüber nachgedacht, so ja, wenn ich dann irgendwie, keine Ahnung, so mal jetzt, wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte jetzt irgendwie mal weg oder so, woanders, so zum Beispiel für den Master oder so, wenn man da so überlegt. Keine Ahnung, dann könnte ich, also so, wenn man jetzt irgendwie in eine andere Stadt geht, so, nicht, dass ich dann Anschiss bekomme, also ich bin eine erwachsene Frau eigentlich, aber nicht, dass ich dann Anschiss bekomme, so, ja, jetzt ziehst du ja schon wieder um und so. Irgendwie habe ich da jetzt so, habe ich das jetzt so richtig im Kopf, so, weil ich weiß noch, wie das in der ersten Wohnung war, da habe ich ja auch, glaube ich, 2 Jahre oder so drin gewohnt. Und dann habe ich gesagt, okay, ich möchte jetzt umziehen, weil ich brauche was Neues. Und ey, was hat mir mein Papa dafür eine Ansage gemacht? So, ja, erst hier alles so fertig machen und dann sagst du, du ziehst um. Und jetzt so, nicht das, also so, jetzt habe ich halt Angst, wenn ich das dann irgendwann wieder sage. Aber eigentlich, nee, warum so? Wenn ich ja umziehe, werde ich umziehen, ne? Ja, ist auch so. Also, und vor allem, ich weiß gar Man nicht, muss wie ja viel. nicht, 3 Jahre oder so hier wohnen bleiben, ohne es sich hübsch zu machen, weil man ja irgendwann ausziehen will. Ja. Aber habt ihr denn so viel für, okay, ihr habt diesen Kleiderschrank da im Schlafzimmer, war ein bisschen aufwendig und die Tapete, ne? Aber Was sonst für habt ihr ja da. Kleiderschrank im Schlafzimmer, der wurde von wem anders aufgebaut? Ach so. Ja. Ja, dann die Tapete, ne? Ja, Also ich okay, meine, stimmt, Tapete. Ja, hast eigentlich so auch recht. krass viel war das ja jetzt nicht, Küche was wurde ja da drin. reingebaut. Garderobe habe ich mit einem Freund aufgebaut. Ja, stimmt. Also so viel auch, also nee, also bei der alten Wohnung wurde ja definitiv mehr eigentlich gemacht. Den Schrank. Ach so, stimmt, Schlafzimmerschrank in der ersten Wohnung. Das meintest du, Ja. ne? Ja, genau, ich meinte die erste Wohnung, ja. Genau, in der ersten Wohnung. Ey, was da alles auf. Ich glaube, mein Papa war einfach nur abgefuckt, weil er so wieder dran gedacht hat mit dem Umzug, was der helfen muss. Safe, ich sag es dir. Wahrscheinlich, ne? Safe, safe. Oh, nee, aber ich bin erwachsen. Wenn ich etwas vorhabe, dann ist das in Ordnung. Ja, wenn du umziehen willst, dann ist das auch in Genau. Ordnung. Ich will jetzt nicht umziehen, ne? Also, aber ich meine ja, ich weiß ja nicht, was in 2, 3 Jahren ist, ob ich da irgendwie Ja. umziehen will. Und da darf man sich ja eigentlich nicht. Hey, das ist so das, wobei ich mich manchmal echt erwische, dass ich mich manchmal noch so benehme wie ein kleines Mädchen, weil ich Dass denke du so, die oh. Erlaubnis von den Eltern brauchst. Ja, wirklich so, weil ich mir denke, ey, oha, was könnten so, was denken die jetzt so oder was könnten die denken so, dass ich irgendwie immer noch Schiss habe so, also nicht von der Tat, sondern dass ich einfach Schiss habe, dass die irgendwie mir das nicht erlauben oder das nicht so absegnen. Ja. Voll komisch eigentlich. Also ich Dass man glaube, immer noch so also unter den Fittichen ist ein ja, man bisschen. hat halt immer noch so Bedenken, ob man, dass man die jetzt halt irgendwie sauer macht oder Ja, enttäuscht und genau. so. Aber ich glaube, das geht auch nicht weg. Also ich glaube, weil einfach weil es die Eltern sind, so, die will man sowieso nicht sauer oder machen oder enttäuschen oder sowas. Ja, eigentlich schon, aber das geht ja irgendwann weg. Hoffentlich. Toi, toi, toi. Ich glaube, ein bisschen denkt man da immer so drüber nach. Ja. Und ich habe doch Freunde, die mir helfen können bei irgendwelchen Umzügen, ne? Hey, aber das Ding ist, ich wurde ja bei meinem letzten Umzug, haben mich auch so hier meine Freunde aus Hannover gefragt, ob die mir helfen können. Ich meinte, nein, ach Quatsch, alles gut, meine Eltern helfen mir und so meine Großeltern. Und eigentlich hätte ich echt sagen können, dass die mir helfen sollen, weil das war so unnötig anstrengend. Und ich habe Freunde, die mir helfen können. Ich weiß gar nicht, warum ich das abgelehnt habe. Tja, vielleicht war es dir einfach unangenehm, wenn dir Ich so glaube auch, es war mir jemand geholfen. unangenehm. Das Obwohl kann das wirklich eigentlich sein. ja so ein klassischer Move ist, so von Freunden beim Umzug helfen und danach grillen und Bier oder Pizza oder Ja, irgendwie sowas. Das ist ja. ja immer so der Klassiker mäßig. Ja, das habe ich dann mit meinen Eltern, also mit meiner Familie dann gemacht, so. Da habe ich dann so für alle Essen bestellt, bezahlt. Ich finde auch, also das ist ja so ein Gesetz, was ungeschrieben ist, sozusagen. Und wenn, also Leute, also ich habe da mal letztens gehört, dass da bei einem Umzug geholfen wurde und dann hat er danach nicht mal Essen ausgegeben. Sondern es muss dann auch irgendwie alle selber bezahlen oder. Ja, doch, alle, entweder gab es keins oder alle mussten es selber. Ja, alle mussten es selber bezahlen. Und ich dachte mir so, Boah, das ist ja Alter, was? richtig. Das, ich finde, alle müssen selber bezahlen, noch schlimmer als es gab gar keins, ehrlich Ja. gesagt. Ja, beides ist Also ich, schlimm. ja, aber ich finde, so das eine ist so, okay, es ist nicht da, aber das andere ist so, so man sitzt da und man guckt denen in die Augen und die haben die letzten Stunden dafür investiert und Ja, man schämt wirklich. sich gar nicht Man schämt dafür. sich nicht. Das ist das Ding, man Da schämt sich nicht. ja überhaupt, also so eine Dankbarkeit in so einer Dings. Vor allem, das ist ja irgendwie, ist das ja wirklich so ein ungeschriebenes Gesetz, so das zu machen. Ja. So. Das ist eigentlich auch so ein ungeschriebenes Gesetz, dass du zu einer Party oder zu so einem Grillfest irgendwas mitbringst. Ja. Aber da kenne ich auch ein paar, die das nicht machen. Leider. Leider. Aber naja. Was soll man machen? Wie soll man das auch Leuten höflich beibringen, dass das ein ungeschriebenes Gesetz ist? Ja, vor allem, das ist ja die Sache bei ungeschriebenen Gesetzen Ja. so, man kann es nicht ansprechen, weil Nee, kann man man auch spricht es nicht nicht. an. Das sind so Sachen, die spricht man nicht an. Weil das Und eigentlich deswegen, selbstverständlich ist. ja, und das ist auch nichts, was man eigentlich erwarten kann. So. Ja. Findest du denn, das ist eine Ausnahme, dass wenn man selbst nicht trinkt, man auch nichts mitbringen muss? Es kommt jetzt drauf an, zu was für einer Einfach ganz Dings ist. normale Chillrunde, schön grillen oder so, einfach zusammen essen. Chill, also so, wo es eigentlich normal ist, dass man ein Bierchen trinkt. Ich finde, ehrlich gesagt, selbst wenn ich nichts trinken würde, ich würde Ja, aber ich trotzdem meine, was mitbringen. da gibt's ja ganz andere Sachen, die man mitbringen kann. Ja, Also, kannst auch eine Cola mitbringen. Ja, stimmt, oder einen ja. Nudelsalat oder so. Ja, also ich meine, so wenn man grillt, oder man bringt halt irgendwas mit, so. Ja. Kräuterbaguette, alles cool. Ja. Ja. Und also nur wo man jetzt nicht trinkt, ist das jetzt für mich kein Grund zu sagen, okay, ich bring gar nichts mit. Ja. Weil ehrlich gesagt, beim Grillen geht es auch nicht wirklich ums Trinken, meiner Ja, das Meinung ist nur nach, so die sondern Nebensache. ums Grillen. Ja. Grillen ist das Haupt, der Hauptpunkt. Ja. Also ich würde jetzt mal sagen, so wenn man vortrinkt, so und man ist irgendwie der Ja. Fahrer oder so. Ja, das ist natürlich was anderes, da klar. Da muss man auch nichts mitbringen. Man fährt ja schon, Ja, man opfert sich. ja. So, dann ist was anderes, aber so, wenn man halt wirklich schon irgendwie was bisschen mehr geplant hat, so Grillfest oder irgendwas anderes, so, dann normalerweise bringt man schon irgendwas mit. Das stimmt, das sehe ich genauso. Wollen wir anfangen Können wir tun. mit dem Podcast? Ja. Wollen wir, also, dann nehmen wir jetzt mal langsam auf, ne? Ja, ich würde sagen, der Test war gut genug. Ja. Machst du Weiß drei, nicht, zwei, hast. eins? Ja, 3, 2, 1. Mutsaxos! Ja. Sehr schön. Ich finde, das könntest du auch mal machen. Muchacho schreien? Ja. Nee, das ist dein Job. Das ist unprivilegiert und unkultiviert. Das ist genau dein Ding. Ja. bin eine Frau, ich möchte das nicht. Hast du ein Highlight? Highlight. Hast du gesehen, was ich dir geschrieben habe? Gerade eben? Ja. Nee, warte. Ich bin so lustig. Was soll das? Richtiger Witzboy bist du. Danke. Falls ihr wissen wollt, was ich Elias gerade geschrieben habe, ich habe ihn einmal dieses Reingeguckt-Zeichen und so einen Finger, der da reinguckt. Da rein zeigt. Ja. Kennst du? Kenn ich. Na, das ist ja unsere Konkurrenz hier. Wir machen keine Werbung für. Die machen ja auch keine Werbung für uns. Wäre richtig so random, wenn die einfach so Werbung für uns machen würden. Überhaupt nicht. Ich glaube, die haben uns schon mal gehört. Ey, Elias, ich muss dir was erzählen. Ich war, also Highlight der Woche, das könnte man zu Highlight der Woche erzählen. Ich war in Wolfsburg war ich. So. Und dann, wir waren so im Outlet und dann wurden wir so auf der Straße angehalten und Wolfsburg ist ja wirklich so ein, Wolfsburg hat 120.000 Einwohner, in Wolfsburg gibt es irgendwie nichts, also so außer das Outlet und so. Auf jeden Fall, es gibt eine Innenstadt, aber das ist halt so irgendwie komisch. Kennst du noch Bad Nennendorf? Boah, ich weiß, dass ich da war, aber ich weiß nicht, was da war. Ja, war das, so ist ungefähr Wolfsburg. Du weißt, dass du da warst, aber du weißt nicht, was das ist. Voll die gute Beschreibung. Ja, wenn du Wolfsburg in einem Satz beschreiben müsstest. So ist Wolfsburg. Naja, ja. Und dann wurden wir da angehalten von einem Typen, der hat auf eine Adresse gezeigt, und hat die ganze Zeit gefragt, wo der hin soll, ne? Aber nicht auf unserer Sprache, sondern der hat gesagt so, bäh, bäh, bäh, bäh, bäh, bäh, bäh, bäh, bäh, bäh. Die ganze Zeit. Bäh, bäh, bäh, bäh, bäh, bäh. Und ich konnte nicht mehr, ich musste so lachen. Und ich musste mich so zusammenreißen. Ich habe ihm so auf Google Maps so die Adresse eingegeben. Ich so, ja, du musst jetzt geradeaus. Und ich habe so überlegt, ob ich jetzt auch bäh, bäh, bäh. Hast du die SpongeBob-Folge mit, du musst nach... Ja, stimmt. So hättest du das machen müssen. Ja, und dann muss ich mich so zusammenreißen. Und auf einmal sagt der Typ so, ja, ich verstehe euch. Das ist, guck mal, da hinten ist eine Kamera und das ist ein Prank. Und dann ich so, aha. Und dann will er mir so einen Check geben und so diesen Männercheck. Und ich wollte ihm aber nicht so einen Männercheck geben, sondern ich gebe ihm so die Hand. Und dann wollte er trotzdem diesen Check durchziehen. Und das ist so eine richtig unangenehme Situation schon, weil ich wollte nicht, er wollte. Und dann hat er das, oh, das war so hässlich. Und dann dachte ich mir so, nicht, dass dieser Prank schon so hässlich war. Nein, dieser Check musste ja auch noch so hässlich werden. Und ich dachte die ganze Zeit so, was ist das für ein hässlich? Ich wurde nicht ernsthaft auf der Straße geprankt. So sind wir im Jahre 2014. Hm? Sind wir da 15? Sind wir da wieder angekommen? Hm? Dass Pranks wieder in sind auf der Straße, ja. Anscheinend, ja. So, er hat nicht mal gefragt, ob ich damit einverstanden bin. Ob wir damit einverstanden waren, gefilmt zu werden. Dreist. Frechheit. Ja, Frechheit. Ah, naja, geil. Ja, Highlight der Woche. Muss ich noch lachen darüber, ehrlich. Das glaube ich dir. Beschwerde der Woche. Boah, ich habe mich letztens über mich selber mal wieder aufgeregt. Ich hatte nämlich vergessen, eine Rechnung zu zahlen. Und anscheinend habe ich sie vergessen, öfter zu zahlen. Und dann wurde sogar in Kassen so eingeschaltet. Boah. Anscheinend. Und dann musste ich einfach 2x45 € Strafe zahlen. Scheiße. Ja, weil da dabei Kosten entstanden sind. Da frage ich so, welches Inkasso? Ich habe nichts von Inkasso bekommen. Tja, das ist natürlich räudig. Was ist, das jetzt irgendwie, habe ich jetzt einen Schufa-Eintrag? Nee, wenn du es bezahlt hast, alles gut. Nee, habe ich auch bezahlt. Aber dann dachte ich mir so, oh, wie behindert ich bin, dass ich nicht einfach vorher bezahlt habe, weil ich jetzt einfach 90 € Strafe verballert habe. 90 €, ich habe gesagt, ey, was ich davon hätte kaufen können, wie dumm. Und jetzt habe ich mir vorgenommen, meine Rechnung immer pünktlich zu zahlen. Weil das waren so Arztrechnungen oder so. Ich habe vergessen, die irgendwie da, ich habe die ganze Zeit, ach ja, mache ich noch. Und dann, bam, hat sich das richtig aufgespielt. Naja, haben wir daraus gelernt, ne? Jede Tat hat ja eine, wie heißt das? Eine Lehre zieht sie mit sich. So ist es. So ist es. Naja, zu dir. Du hast noch Lied der Woche. Ach so, Lied der Woche. Ja, Moment. Song der Woche heißt das übrigens. Du. Song der Woche. Nee, Lied der Woche heißt es. Bei den anderen heißt Song. Song der Woche. Die haben das von uns. Was für andere? Die haben das von uns. Ja, Es aber gibt die dann haben die Song der anderen. Woche genannt und wir haben es Lied der Woche genannt. Ja, Oder nicht? keine Ich Ahnung. bin verwirrt, ich weiß das immer nicht. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall sind die behindert. So. Ich nehme jetzt einfach mal A$AP Rocky. Aber ich kann mich nicht entscheiden, ob A$AP Forever oder Praise the Lord. Ich weiß es echt ASAP nicht. Forever. Okay, dann A$AP Forever. Ja, okay. Ja, Gut. okay. Das ist echt nice, ne? Highlight der Woche war bei mir. Weiß ich gar nicht so richtig. Habe am Freitag geile Pizza gegessen. Na, das klingt doch gut. Beschwerde der Woche ist auf jeden Fall DHL, Was weil ist passiert? wir haben ein Geburtstagsgeschenk bestellt, also meine ganze Mhm. Familie zusammen, was echt teuer war, ne? Aha. Also ein paar hundert Euro so. Was denn? Und eine Apple Watch. Uff. So, und dann Für wen denn? für meine Mutter. Ah, okay. So, und dann haben wir Ja. praktisch ist die, habe ich ihr Praktisch halt oder verfolgt, theoretisch? wo, praktisch habe ich verfolgt, wo die ist, und dann habe ich gesehen, okay, ist von Frau Testosteron unterschrieben worden. Dann dachte ich, meine Oma hat das angenommen. Mhm. Und dann gehe ich zu meiner Frau Oma rüber. Testosteron. Ja, da stand Frau Testosteron. Dann bin ich darüber, habe sie gefragt, ob es da ist. Meint sie, nee, ist nicht da. Und dann habe ich im Briefkasten geguckt und ich habe es erst am nächsten Tag im Briefkasten geguckt, weil ich eigentlich gedacht hätte, das wäre bei meiner Oma so, wenn da steht, ist unterschrieben, so, dann wird es wohl bei ihr sein. Gucke ich im Briefkasten, dann steht da, ja, ist das Paket ist in der Mülltonne neben der Tür. So, ich habe meine Papiermülltonne noch nicht reingeholt, die stand neben der Tür. So Aha. bei uns im Vorgarten halt, ne? Aber wo ich mir denke, das Alter. kann doch nicht sein, dass die hier das Paket da reinlegen. So, hätte das irgendjemand gesehen, hätte das einfach rausnehmen können. Das war die ganze Nacht da in dem Alter. Ding, ne? Und da habe ich mich schon echt aufgeregt. So. Also ich meine, die wissen ja nicht, was da drin ist, ne? Aber Trotzdem. wenn das weg gewesen wäre, das Das ist wäre echt so dreist. ärgerlich gewesen, ne? Habe ich dir das nicht auch erzählt? Damals, ich habe mir meinen MacBook bestellt. Das war ja auch schon Jahre her. Und dann haben die das, da habe ich noch bei meinen Eltern gewohnt, und dann haben die das einfach hinten vor die Garage gelegt. Und dann dachte ich mir auch so, Alter, ist das deren Ernst? Einfach ein MacBook? Das hätte halt auch easy geklaut werden können, wenn das jemand gesehen hätte. Ja, eben. Und vor allem, dass da noch steht, das wurde unterschrieben und es wurde halt einfach nicht unterschrieben, ne? So, Ja. das wurde halt einfach irgendwo hingelegt. Das ist doch echt dreist. Ja. Bei manchen Leuten soll man echt den Kopf schießen. Ja, das ist auf jeden Fall Instant. Beschwerde der Woche und Wo ist da die Polizeigewalt? ist so. Weißt du, Polizeigewalt gegen unschuldige DHL. Schwarze umbringen, aber DHL-schuldige Postauslieferer da nicht. Ah, Sauerei. das ist wirklich Sauerei. Okay, Lied der Ja. Woche? Ja, okay, Lied schon der das Woche gleich Lied der ist Woche. Shindy Safe. Oh, okay. Safe Und Weisheit des Tages? Oha, Weisheit des Tages. Gib ein Wort. Nicht dumm nachlabern, so Ja, mäßig, ich nicht wusste, nach. dass du das damit sagen musst. Ja. Okay. Und wenn es heißt, seid nicht stumm, dann heißt das nicht, ihr sollt labern dumm. Und zwar dumm, ja. Ey, nicht schlecht, oder? Gut, ja, krass. Weißt du, da ist wieder das Hip-Hop-Talent, so. Da kommt, musst du Ja. nur noch dieses Hi-Hi-Hi einspielen und Ja. Ey, ich dann mach läuft's. das hier so, diese Lache, die ich habe, die mache ich so immer rein, mit so einem kleinen Ja. Echo. Ja. So irgendwie. So, ja. Genau. Gut. Okay, Dann und haben wir es auch schon wieder. die Folge nennen wir dann Jude sein ist wieder in, oder wie? Ja. Oh ja, das klingt echt gut. Oh, die Alles Folge klar. war phänomenal. Unfassbar. Phänomenal, Unfassbar. Eigentlich phänomenal. hätten Wo wir den bleibt der Pietro Podcastpreis verdient. Lamborghini-Witz? So phänomenal. Ey, irgendwie hat uns niemand zum zweijährigen Jubiläum gratuliert. Wir hatten letzte Woche zweijähriges Jubiläum, letzte Ey, Woche und keine Freitag. Und Sau niemand hat hat. uns gratuliert, nicht mal Polygons Ja, Hashka-Time. krass, ne? Wow, wir werden hier anscheinend vergessen. Ja, komplett. Und Alter. jetzt haben wir sind ja auch schon bei Folge 98. Die 100. Folge wird wahrscheinlich auch einfach so hingenommen, ohne uns Ohne irgendwie irgendwas, Props ohne dafür uns zu mal geben, dass Ju. wir 100 Folgen gemacht haben, Alter. Hätte Ey, das jemand wirklich. erwartet? Ja, nee, ich nicht. Nee, ich auch nicht, Doch, ich garantiert schon, nicht. ich hab drauf gepocht. Du hast echt gedacht, 100 Folgen kriegen wir hin? Also Nee. haben wir ja noch nicht hingekriegt, ne? Man soll ja den Abend Als ob vom, das den jetzt, ja, Tag als vom ob das Abend jetzt so. so irgendwie scheitert. So, jetzt hören wir auf einmal auf. Ja, Eigentlich, vielleicht wird einer theoretisch von müssen wir uns bei der angefahren oder 99. so. Oder wird Theoretisch von müssen wir bei der irgendeinem Bullen 99. Folge jetzt getötet. aufhören. Ja, ist so, ne? Weil wir einfach zu wenig Anerkennung kriegen. Nicht mal die 2000 Bewertungen. Nicht mal, stimmt. Ja. Gut. Aber dann bis zum nächsten Mal. Einmal kommt ja jetzt noch. Vielleicht, Ja, vielleicht. einen haben wir Einmal ja kommt, noch. ja, stimmt. Ja. Ja, die Gut. denken, wir ziehen nicht durch, ne? Vielleicht ziehen wir Ja, es ist durch. so. Ja. Ist so. Okay. Gut. Dann bis dann. Dann Ciao. bis dann. Ciao, ciao.